hört nun die Geschichte des Prozesses um das Kind des Gouverneurs Abashvili mit der Feststellung der wahren Mutter vermittels der berühmten Probe mit einem Kreidekreis durch den Richter Azdak. Ich eröffne die Verhandlung und bitte mir strikte Wahrhaftigkeit aus. Besonders von dir, Gruschewernerze. Gestatten Sie, dass eine tiefgebeugte Frau, die schon ihren Gatten verloren hat und nun auch noch fürchten muss, ihr Kind zu verlieren, einige Worte an Sie richten. Gnädige Natalia Abashvili. Mein Herr, ein höchst grausames Schicksal zwingt mich, mein geliebtes Kind von Ihnen zu erbitten. Es ist nicht an mir, Ihnen... Ihnen die Seelenqual. Die Seelenqualen einer beraubten Mutter zu schildern? Die Ängste, die schlaflosen Nächte, die Ängste! Es ist unerhört, wie man diese Frau behandelt. Man verwehrt ihr den Eintritt in das Palais ihres Mannes. Man sperrt ihr die Einkünfte aus den Gütern. Und erklärt ihr kaltblütig, sie sei an den Erben gebunden. Sie kann nichts unternehmen ohne das Kind. Sie kann ihre Anwälte nicht bezahlen. Lieber Ihnen Schokolade, warum soll es nicht ausgesprochen werden, dass sich schließlich um die Abashvili Güter handelt? Aber verehrter Sandro Belaccio, wir hatten doch vereinbart... Selbstverständlich ist es richtig, dass der Ausgang des Prozesses auch darüber entscheidet, ob unsere hohe Klientin die Verfügung über die sehr großen, aber schwierigen Güter erhält. Aber ich sage mit Absicht auch. Das heißt, im Vordergrund steht die menschliche Tragödie einer Mutter, wie Natalia Abashvili im Eingang ihrer erschütternden Aussagen mit Recht erwähnt hat. Selbst wenn Michel Abashvili nicht der Erbe der Abashvili-Güter wäre, so wäre er doch immer noch das heißgeliebte Kind meiner Klientin. Halt! Den Gerichtshof berührt die Erwähnung der Güter als ein Beweis der Menschlichkeit. Danke, euer Gnaden, lieber Schubelase. Auf jeden Fall können wir nachweisen, dass die Person, die das Kind an sich gerissen hat, nicht die Mutter des Kindes ist. Gestatten Sie mir, dem Gerichtshof die nackten Tatsachen zu unterbreiten. Das Kind, Michel Abashvili, wurde durch eine unglückselige Verkettung von Umständen bei der Flucht der Mutter zurückgelassen. Die Grusche, Küchenmädchen im Palast, war an diesem Ostersonntag anwesend und wurde beobachtet, wie sie sich mit dem Kind zu schaffen machte. Die Frau hat dann angedacht, was für Kleider sie mitnimmt. Nahezu ein Jahr später tauchte die Grusche in einem Gebirgsdorf auf mit einem Kind. Und ging eine Ehe ein mit deinem... Wie bist du in das Gebirgsdorf gekommen? Zu Fuß, euer Gnaden, und es war meins. Ich bin der Vater, euer Gnaden. Es war bei mir ein Pfleger, euer Gnaden, für 5 Piaster. Der Mann ist der Verlobte der Grusche, hoher Gerichtshof, und daher in seiner Aussage nicht vertrauenswürdig. Bist du der, den sie im Gebirgsdorf geheiratet hat? Nein, euer Gnaden, sie hat einen Bauern geheiratet. Warum? Ist denn nichts im Bett? Sag die Wahrheit. Wir sind nicht so weit gekommen. Ach, ich habe geheiratet wegen dem Kind, das es ein Dach über dem Kopf hat. Er war im Krieg, euer Gnaden. Und jetzt will er wieder mit dir, wie? Ich möchte zum Protokoll gehen. Ich bin nicht mehr frei, euer Gnaden. Das Kind behauptet, du kommst von der Hurerei. Ich stelle dir eine Frage. Was für ein Kind ist es? So ein zerlumpter Straßenbankert oder ein feines aus einer vermögenden Familie? Es ist ein gewöhnliches. Naja, ich meine, hat es frühzeitig verfeinerte Züge gezeigt. Es hat eine Nase im Gesicht gezeigt. Es hat eine Nase im Gesicht gezeigt. Betrachte ich als eine wichtige Antwort von dir. Man erzählt von mir, dass ich vor einem Richterspruch hinausgegangen bin und an einem Rosenstrauch hingerochen habe. Das sind Kunstgriffe, die heute schon nötig sind. Ich werde es jetzt kurz machen und mir eure Lügen nicht weiter anhören. Besonders die deinen. Ich kann mir schon denken, was euch alles zusammengekocht habt, dass ihr mich bescheißt. Ich kenne euch. Ihr seid Schwindler. Ich glaube Ihnen, dass Sie es kurz machen wollen, nachdem ich gesehen habe, wie Sie genommen haben. Halt's mal! Habe ich etwa von dir genommen? Weil ich nichts habe? Ah ja, richtig! Von euch Hungerleidern kriege ich nichts! Da kann ich verhungern! Ihr wollt eine Gerechtigkeit! Ja, aber wollt ihr zahlen? Wenn ihr zum Fleischer geht, wisst ihr, dass ihr zahlen müsst! Aber zum Richter, oh, da geht ihr wie zu einem Leichenschmaus. Als sie das Ross beschlagen kam, streckte der Rosskäfer die Beine hin, heißt es. Besser ein Schatz aus der Jauchegrube als ein Stein aus dem Bergspell. Ein schöner Tag heute. Wollen wir nicht angeln gehen, sagte der Fischer zum Wurm. Ich bin mein eigener Herr, sagte der Knecht und hakte sich den Fuß ab. Ich liebe euch wie meinen eigenen Sohn, sagte der Zar zu den Bauern und ließ dem Zarewitsch den Kopf abhauen. Und der ärgste Feind des Narren ist derselbe. Aber der Furz hat keine Nase. 10 Piaster Strafe für unanständige Sprache vor Gericht. Damit du lernst, was Justiz ist. Das ist eine saubere Justiz. Uns verknallst du, weil wir nicht so fein reden können wie die mit ihren Anwälten. Ja, so ist es. Ihr seid so blöd. Ich hielt euch ganz recht, dass ihr es auf den Deckel kriegt. Und der da das Kind zuschieben willst, wo sie viel zu fein ist, als dass sie je gewusst hat, wie sie es trockenlegen soll. Ach. Du verstehst nicht mehr von Justiz als ich, das merke ich. Ja, da ist was dran. Ich bin ein unwissender Mensch. Ich habe keine ganze Hose unter meinem Richterrock, da schau selber. Geht alles in Essen und Trinken bei mir. Ich bin in einer Klosterschule erzogen. Ich nehme übrigens auch dich in Strafe mit 10 Piaster für Beleidigung des Gerichtshofs. Und außerdem bist du eine ganz dumme Person, dass du mich gegen dich einnimmst. Statt dass du mir schöne Augen machst und ein bisschen den Hintern drehst, dass ich günstig gestimmt bin. 20 Piaster. Und wenn's 30 werden, ich sag dir, was ich von deiner Gerechtigkeit halte. Du besoffene Zwiebel. Oh. Wie kannst du mich unterstehen und mit mir reden? Wie der gesprungene Gesalle auf dem Kirchenfenster. Als ein Herr, wie sie dich aus deiner Mutter gezogen haben. Da war es nicht geplant, dass du ihr eins auf die Finger gibst, wenn sie sich ein Schälchen Salz nimmt irgendwo. Und schämst sie nicht, wenn du siehst, dass ich vor dir zitter. Aber du hast dich zu ihrem Knecht machen lassen, dass man ihnen nicht die Häuser wegträgt, weil sie die gestohlen haben. Seit wann gehören die Häuser den Wanzen? Aber du passt auf. Sonst könnten sie uns nicht unsere Männer in ihre Kriege schleppen, du Verkaufter. Ich hab keinen Respekt vor dir. Nicht mehr als vor einem Dieb und Raubmörder mit Messer. Er macht, was er will. Du kannst mir das Kind wegnehmen. 100-1. Aber ich sag dir eins. Zu einem Beruf wie dem deinen, da sollte man nur Kinderschänder und Wucherer nehmen. Zur Strafe, dass sie über ihren Mitmenschen richten, was schlimmer ist, als am Galgen hängen. Jetzt sind's 30. Und ich rauf mich nicht weiter mit dir herum wie im Wirtshaus. Wo käme meine richterliche Würde hin? Ich habe überhaupt nichts verloren an deinem Fall. Wo sind die zwei, die geschieden werden wollen? Draußen. Bring sie rein, ja. Diesen Fall setze ich aus für eine Viertelstunde. Wenn wir gar nichts weiter vorbringen, gnädige Frau, haben wir das Urteil im Sack. Du hast es verdorben mit ihm. Jetzt spricht er dir das Kind ab. Ich höre, ihr wollt geschieden werden. Wie lange seid ihr schon zusammen? 40 Jahre, euer Gnaden. Und warum wollt ihr geschieden werden? Wir sind uns nicht sympathisch. Seit wann? Seit immer. Werden wir euren Fall überlegen. Und mein Urteil sprechen, wenn ich mit dem anderen Fall fertig bin. Schau mal, ich brauch das Kind. Ich hab gesehen, dass du was für Gerechtigkeit übrig hast. Ich glaub dir nicht, dass es dein Kind ist. Aber wenn es deins wäre, Frau, würdest du da nicht wollen, es soll reich sein? Da müsstest du doch nur sagen, es ist nicht alles. Sogleich hat er seinen Palast, die vielen Pferde an seiner Krippe, die vielen Bettler an seiner Schwelle, die vielen Soldaten in seinem Dienste und die vielen Bittsteller an seinem Hofe. Was antwortest du mir da? Willst du es nicht reich haben? Hört nun, was die Zornige dachte, nicht sagte. Thank you. glaube, Frau, ich verstehe dich. Ich geb's nicht mehr her. Ich hab's aufgezogen und es kennt mich. Das Kind, euer Gnaden. In Lumpen geht es. Das ist nicht wahr. Man hat mir nicht Zeit gegeben, dass ich ihm sein gutes Hemd anziehe. In einem Schweinekoben ist es aufgewachsen. Ich bin kein Schwein, aber da gibt's andere. Wo hast du dein Kind gelassen? Das ist eine Verbrecherin! Die muss ausgepeitscht werden! Gnädig, Sanatella, aber Schwini, Sie haben doch versprochen, euer Gnaden, die Nerven der Klägerin. Klägerin und Angeklagte, der Gerichtshof hat euren Fall angehört und hat keine Klarheit gewonnen, wer die wahre Mutter dieses Kindes ist. Ich als Richter habe die Verpflichtung, dass ich für das Kind eine Mutter aussuche. Ich werde eine Probe machen. Schau mal, nimm ein Stück Kreide. Zieh einen Kreis auf den Boden. Ja. Stell das Kind in den Kreis. Klägerin und Angeklagte, stellt euch neben den Kreis, beide. Fasst das Kind bei der Hand. Die wahre Mutter wird die Kraft haben, das Kind aus dem Kreis zu sich zu ziehen. Hoher Gerichtshof, ich erhebe Einspruch, dass das Schicksal der großen Abaschwili-Güter, die an das Kind als Erben gebunden sind, von einem so zweifelhaften Zweikampf abhängen soll. Dazu kommt, meine Mandantin verfügt nicht über die gleichen Kräfte wie diese Person, die es gewohnt ist, körperliche Arbeiten zu verrichten. Sie kommt mir gut genährt vor. So. Passt das Kind an. Eins, zwei, drei, zieht. Was mit dir? Du hast mich gezogen! Ich hab's nicht festgehalten! Was hab ich gesagt, Blutsbande! Oh. Euer Gnaden, ich bitte Sie um Vergebung. Ich nehme alles zurück, was ich gegen Sie gesagt habe. Wenn ich es nur behalten könnte, bis es alle Wörter kann, kann erst ein paar... Beeinflusse ich den Gerichtshof! Wer, du kannst selber nur 20. Gut, mach die Probe noch einmal, das endgültig hat. Jawohl, wenn ihr könnt, dann du... Lass das Kind an. Eins, zwei, drei, zieh. Ich hab's aufgezogen. Soll ich's zerreißen? Ich kann's nicht. Und damit hat der Gerichtshof festgestellt, wer die wahre Mutter ist. Grusche Magnaze, nimm dein Kind und bring es weg. Ich rate dir, bleib nicht in der Stadt mit ihm. Und du, Natella, aber Schwili, verschwind, bevor ich dich wegen Betrug verurteile. Die Güter feiern die Stadt, damit ein Garten für die Kinder draus gemacht wird. Sie brauchen ihn, Madame. Und ich bestimme, dass er nach mir der Garten des Anstack genannt wird. Denn ich lege meinen Richterrock ab, weil er mir zu heiß geworden ist. Ich mache keinem den Held. Bin ich beinahe vergessen in meinem Rausch. Dass ich die Scheidung vollziehe, habe ich die Falschen geschieden? Das täte mir leid. Da habe ich doch tatsächlich die Grusche von ihrem Bauern geschieden. Aber zurück nehme ich nichts, das wäre keine Ordnung.